Sag mir, weißt du, wie es ist, wenn es langweilig ist? Kannst du mir das mal erklären, denn ich kenne das nicht. Irgendwie bist du so spießig und langweilig drauf. Du hast nur ein Leben, also mach was daraus. Tanz mit dem Tod, das heißt, grenze dich ab. Leb auch mal gefährlich, riskiere dein Grab. Dein Kopf will noch mehr, wenn dein Herz Wasser springt. Hör auf deinen Kopf, lass die Party beginnen. Denn du merkst doch nur, wie schön zu leben ist, wenn du von Zeit zu Zeit auch mal dein Leben fixst. Also wandle am Rand und suche den Schmerz. Ich kenne den Tanz und er ist es wert. Atme ein, mein Freund, und jetzt lass es raus. Ich kenn das Gefühl in deinem Bauch. Hab keine Angst, du musst es riskieren. Denn wer nicht wagt, kann nur verlieren. Komm und tanz mit dem Tod. Komm und tanz mit dem Tod. Lass uns randalieren. Komm und tanz mit dem Tod. Hab keine Angst. Komm und tanz mit mir. Meine Hand, komm und tanz mit dem Tod. Los, tanz mit mir. Komm und tanz mit dem Tod. Lass uns randalieren. Komm und tanz mit dem Tod. Hab keine Angst. Komm und tanz mit mir. Nimm meine Hand. Ja, tanz mit ihm. Ich zeig dir, wie es geht. Mach mal nen Bass, damit du weißt, dass du lebst. Der Boden kommt näher, das Ende ist nah. Ein falscher Schritt und du endest im Sarg. Du musst ihn beherrschen, sonst nimmt er dich mit. Du musst ihn führen, sonst führt er dich. Tanzlos tanz, bis in Ekstase. Schritt für Schritt und alles fängt an zu rasen. Es wird schwer, ihn zu beherrschen, er bringt mit sich das Leid. Du bekommst große Angst, deine Augen sind weit. Du verlierst die Kontrolle, verlierst deinen Kopf. Alles wird plötzlich anders und du fällst in ein Loch. Dein Schädel ist wirr und dein Magen verkrampft. Dein ganzer Körper ist angespannt, deine Augen sind groß, dein Gesicht ist bleich. Du beginnst zu verstehen, von Tod sind wir gleich. Und du klammerst am Leben, bis Träume zurück. Sehnst dich nach Freiheit, Wohlstand und Glück. Jede Kleinigkeit ergibt jetzt seinen Sinn. Doch das Leben beginnt dir zu entrinnen. Doch beim ersten Tanz wirst du von mir gefangen. Ich helfe dir raus, komm in meine Hand. Deine Hände zittern, sein Gesicht ist verschweißt. Tanz mit dem Tod, jetzt weißt du, was es heißt. Komm und tanz mit dem Tod. Komm und tanz mit dem Tod. Lass uns randalieren. Komm und tanz mit dem Tod. Hab keine Angst. Komm und tanz mit mir. Nimm meine Hand. Komm und tanz mit dem Tod. Los, tanz mit mir. Komm und tanz mit dem Tod. Lass uns randalieren. Komm und tanz mit dem Tod. Hab keine Angst. Komm und tanz mit mir. Nimm meine Hand.